Niedrige Bauernhäuser, eine Schule mit Bolzplatz, eine Dorfkneipe, ein Kirchhof mit eigener Weinkellerei. Und das alles umgeben von Hügeln, auf denen seit Jahrhunderten Wein angebaut wird. Velika Hoca war einmal ein beschauliches, lebendiges Dorf im Süden Kosovos. Seit Ende des Krieges ist es eine serbische Enklave, aus der nach und nach die Menschen abgewandert sind. Nicht einmal jeder Zehnte hat Arbeit. Und seit die Soldaten der Schutztruppe KFOR ihren Stützpunkt über den Weinbergen geräumt haben, sind die verbliebenen 600 Einwohner in großer Sorge. Wir haben Angst. Ohne den Schutz der internationalen Soldaten sind wir den Albanern ja regelrecht ausgeliefert, klagt eine Frau, die gerade ihre Einkäufe erledigt hat. Der Dorfvorsteher Aleksandar Mitic pflichtet ihr weitgehend bei. Die Lage hat sich zwar in den letzten Jahren gebessert und im Dorf fühlen wir uns auch relativ sicher. Das Problem ist aber, dass sich die Weinbauern draußen auf ihren Feldern bedroht fühlen. Sie haben Angst, dass man sie umbringt oder kidnappt, denn solche Erfahrungen haben wir immer wieder gemacht. Mögen diese negativen Erfahrungen auch weit zurückliegen, 10 Jahre nach Kriegsende sind viele Erinnerungen und Wunden noch immer frisch auf beiden Seiten. Gegenseitiges Misstrauen bestimmt den Alltag zwischen Serben und Kosovo-Albanern. Für uns Serben ist die Lage schlimmer geworden, seit die Albaner die Unabhängigkeit ausgerufen haben. Sie treten jetzt sehr arrogant auf und haben so eine unglaubliche Energie. Angst und Perspektivlosigkeit bei den Serben, Aufbruchstimmung bei den Kosovo-Albanern. Bei der internationalen Schutztruppe im Feldlager Prizren sieht man die Energie der Kosovo-Albaner eher positiv. Gleiches gilt für die Sicherheitslage. Der Schutz der Minderheiten im Land hat natürlich weiter Priorität, erklärt der Brigadegeneral des deutschen Einsatzkontingents Benedikt Zimmer. Der Kernauftrag von KFOR ist unverändert, ein sicheres und stabiles Umfeld zu gewährleisten. Seit Beginn der KFOR-Operationen haben wir schon deutlich reduziert. Das zeigt, dass wir immer wieder der Entwicklung in diesem Land Rechnung tragen. Und aus Sicht der NATO ist die Sicherheitslage im Kosovo 10 Jahre nach dem Krieg so stabil, dass inzwischen eine Abschreckungspräsenz genügen dürfte. Im Klartext bedeutet das weiterer Truppenabbau. Sicherheitsexperten sind sich inzwischen auch weitgehend einig. Die größte Gefahr für den jüngsten Staat Europas ist nicht das latente Misstrauen der Serben und Albaner, sondern die wirtschaftliche und soziale Lage im Land. Fragt man jugendliche Kosovo-Albaner, wovon sie träumen, antworten sie: In Deutschland gehen. Es ist besser. Denn für die überdurchschnittlich vielen Schul- und Studienabgänger sieht die Zukunft im Kosovo nicht besonders rosig aus. Gut bezahlte Jobs bei internationalen Organisationen oder bei der Regierung bekommt man in der Regel nur durch Beziehungen. If I don't know anyone in government or in any institution, I could not get the job. Klagt eine junge Albanerin, die Wirtschaft studiert hat und seit 3 Jahren auf Arbeitssuche ist, aber nicht auf der Liste gewisser Clans steht. Im Kosovo gibt es kein Arbeitslosengeld, keine richtige Krankenversicherung und Altersvorsorge. Die meisten leben von den Überweisungen ihrer Verwandten, die im Ausland arbeiten. Mein Onkel gibt uns Geld und wir studieren. Es ist ein bisschen schwer, weil wir haben nicht viel Arbeit hier in Kosovo. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, ausländische Investitionen laufen bisher schleppend an. Nach der Unabhängigkeitserklärung vor 1,5 Jahren gab es einen kurzen Aufschwung, dann kam die globale Krise. Für den Regimekritiker Albin Kurti ist das keine Entschuldigung. Vieles an der Misere sei hausgemacht. Peace as lack of war. Allein für Frieden und Stabilität zu sorgen, genüge nicht, kritisiert der Kosovo-Albaner das einseitige Engagement von internationaler Gemeinschaft und Europäischer Union im Kosovo. 80% der Hilfsgelder seien in Seminare, Konferenzen und Beratertätigkeiten geflossen, anstatt in Schulen, das Gesundheitswesen oder die Industrie. Da stimme ich mit Albin Kurti zum einen überein, dass eine internationale Präsenz, die den Status quo erhalten möchte, eine Art Fessel ist. Erklärt die in Pristina forschende Balkan-Expertin Verena Knaus. Das Einzige, was Kosovo wirklich helfe, sei eine langfristige EU-Perspektive, fordert auch der langjährige Balkankenner Erhard Busek. In Wirklichkeit gehört eine klare europäische Perspektive eröffnet in Richtung auf Mitgliedschaft von Kosovo beziehungsweise ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen. Nicht heute, nicht morgen, aber es ist hier ganz entschieden notwendig.